Inzwischen hatte der alte Geppetto die Hoffnung nicht aufgegeben und wartete sehnsüchtigst auf Pinocchios Heimkehr. Aber tief im Inneren seines Herzens wusste er, dass etwas sehr Schlimmes passiert sein musste. Ich habe ihn noch vor den Gefahren im Teufelswald gewarnt. Wenn er doch nur auf mich gehört hätte. Er ist ein herzensguter Junge, aber er macht alles, ohne groß darüber nachzudenken. Viele Kinder sind schon im Teufelswald verschwunden. Ich würde es nicht überleben, sollte ich meinen kleinen Pinocchio verlieren. Pinocchio, bitte komm nach Hause. Hä? Ist das möglich? Pinocchio! Pinocchio, du bist es wirklich, mein Liebling. Was für ein Glück, du bist zu Hause. Aber was ist denn mit dir los? Du siehst so elend aus, mein Kleiner. Meine Güte, bist du müde. Lass uns tanzen, weil alles gut gegangen ist. Entschuldige, Papa. Hä? Es muss dir nicht leid tun. Ein Junge wie du sollte fröhlich sein. Stell dir nur vor, was du noch alles erleben kannst. Oh, Pinocchio, hast du kein kleines Lächeln für deinen Papa? Bist du traurig? Sieh mal, der alte Geppetto tanzt den Bärentanz. Wenn ich dir doch nur helfen könnte, mein Kleiner. Papa, ich bin furchtbar müde. Ja, es ist schon spät. Papa bringt dich zu Bett. Was auch immer im Teufelswald passiert sein mag, es hat ihn sehr mitgenommen. Ich habe ihn noch nie so erschöpft gesehen. Du bist wieder in deinem eigenen Bett. Bei mir bist du in Sicherheit. Und jetzt schlaf gut, mein Kleiner. Pinocchio schlief auf der Stelle tief und fest ein. Aber er hatte sich keineswegs aus dem Bann der bösen Hexe gelöst. Gleich am nächsten Morgen machte sich die Holzpuppe auf, um nach den Mädchen zu suchen. Und schließlich fand er Anna, Rosi und Sophia, die gerade am Dorfrand Verstecken spielten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme! Hallo Anna! Willst du mitspielen? Nein, komm mit zum Schloss. Zum Schloss? Ja, Gräfin Leonard will all meine Freunde kennenlernen. Da kann man ganz toll spielen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es hier in der Nähe ein Schloss gibt. Das ist auch ein Geheimnis. Los, Anna, erzähl endlich zu Ende. Ich würde dir das Schloss gerne mal zeigen, Anna. Tut mir leid, daraus wird wohl nichts werden. 11, 12, 13, 14, 15. Ich komme. Du findest uns nie. Aber ich habe doch versprochen, dass ich dich, Rosi und Sophie der Gräfin vorstelle. Und was man jemandem verspricht, das muss man auch halten. Hä? Und so konnte Pinocchio die drei Mädchen überreden, mit ihm zu kommen. Aber je näher sie an das Schloss herankamen, umso mehr juckte ihm am Hals der Vampirbiss. Und er begann fürchterlich zu springen und zu zappeln. Was ist denn mit dem plötzlich los? Ist er krank? Geht's dir nicht gut? Mich juckt was am Hals. Da muss mich was gestochen haben. Ist schon wieder vorbei. Warum bleiben wir hier stehen? Hier müsst ihr alle eure Kettchen mit den Kreuzen abnehmen. Pinocchio, was soll denn das? Das kommt mir merkwürdig vor. Das ist ein sehr wichtiger Teil dieses tollen Abenteuers. Wenn ihr mitkommen wollt, müsst ihr das tun, was ich euch sage. Ich will doch nicht mitkommen. Ach komm, Anna, wovor hast du denn Angst? Wenn du nicht mitkommst, verpasst du was. Das war überhaupt keine gute Idee von dir. Da drin gibt es Wölfe. Das ist doch ein Märchen. Sind irgendwo Wölfe? Irgendwie klingt das schon aufregend. Und wir wollen doch alle, dass Pinocchio sein Versprechen halten kann. Gehen wir? Das war doch nur die Eule! Während die Kinder nun immer weiter in den Teufelswald hineingingen, tauchten die Mütter der Mädchen beim alten Geppetto auf. Man hat beobachtet, wie ihre Puppe die Mädchen in den Wald geführt hat. Was wollen Sie jetzt unternehmen? Im Wald wimmelt es von hungrigen Wölfen. Sie hätten diese Puppe niemals schnitzen sollen. Wenn meiner Kleinen was passiert, mache ich sie persönlich dafür verantwortlich. Ich habe meiner Sophia den Umgang mit ihrer Puppe ausdrücklich verboten. Sie ist ein Nichtsnutz. Beruhigen Sie sich doch bitte. Ich werde erst ruhig sein, wenn man sie gefunden hat. Das ist alles Ihre Schuld, Holzschnitzer. Wenn Ihnen was passiert, kostet Sie das Kopf und Kragen. Es tut mir furchtbar leid. Es tut Ihnen leid, wenn die Wölfe Sie aufgefressen haben? Das genügt nicht. Sie kommen vor Gericht. Ich weiß nicht, was in den Jungen gefahren ist. Ich hätte nie gedacht, dass mir mein geliebter Sohn so viel Sorgen macht. Er war völlig anders als sonst, aber ich weiß nicht, warum. Sie brauchen nicht nach Entschuldigungen zu suchen, Geppetto. Er ist es nicht wert. Er war vom ersten Augenblick an kein normaler Junge. Wenn den Mädchen was passiert ist, dann gnade ihnen Gott. Pinocchio, wo bist du? Was soll ich denn nur tun? Der arme Geppetto war völlig verzweifelt. Er konnte nicht ahnen, unter welchem schrecklichen Bann sein geliebter Sohn stand, der soeben mit den Mädchen im Schloss der Gräfin angekommen war. Pinocchio, was hast du für hübsche kleine Freundinnen mitgebracht? Möchtet ihr noch mehr vom Schloss sehen? Ja! Pinocchio, du wirst von jetzt an bei Rachel bleiben. Aber Mutter, du hast es versprochen. Ich möchte nicht bei Rachel bleiben, ich möchte bei dir sein. An Jungs aus Holz hat die Gräfin kein Interesse. Sie liebt nur kleine, süße Kinder aus Fleisch und Blut. Pinocchio blieb nichts anderes übrig, als Rachel zu folgen. Er ahnte nicht, dass sein verzweifelter Vater sich auf den Weg in den Teufelswald gemacht hatte, um nach ihm zu suchen. Er saß mutterseelenallein in Rachels Baracke vor dem Schloss und fühlte sich so schrecklich einsam. Anscheinend kann ich's niemandem recht machen. Ich bin so einsam. Ich will nicht allein sein. Wo ist Rachel nur hingegangen? Rachel nützt die Dunkelheit der Nacht aus. Sie trinkt das Blut von Kühen und Pferden. Sie und die Gräfin sind Vampire. Du lügst, wer du auch bist. Warum erzählst du solche Lügengeschichten? Pinocchio, erkennst du nicht meine Stimme? Du bist die Fee der alten Eiche. Die Gräfin Leonard ist über 500 Jahre alt. Hör mir gut zu, Pinocchio. Sie ist so jung und schön, weil sie kleinen Kindern das Blut aussaugt. Das kann nicht sein. Sie hat mir versprochen, meine Mutter zu sein. Sie liebt doch Kinder. Du bereitest Geppetto große Sorgen und Anna und ihre Freundinnen hast du in Gefahr gebracht. Das ist nicht meine Schuld. Sie wollten mitkommen. Das ist nicht wahr und du weißt es auch, Pinocchio. Ja, es ist immer besser, die Wahrheit zu sagen. Halt! Woher hätte ich denn wissen sollen, dass das falsch ist? Das hat mir doch kein Mensch vorher gesagt. Meine Nase! Was ist denn damit los, liebe Fee? In Zukunft wird deine Nase immer länger werden, wenn du mich anlügst. Nein, nein, ich will nicht so eine Nase. Nein! Oh, bitte lass mich wieder normal werden. Tut mir leid, aber die Hässlichkeit ist in deinem Herzen, Pinocchio. Du bist so jung und hast noch viel Zeit, all die guten Eigenschaften, die in deinem Herzen ruhen, zu entfalten. Es gibt eine Eigenschaft, die du bereits besitzt. Die Menschen nennen sie Mut. Mit diesem Mut musst du deine Freunde befreien, Pinocchio. Indem du den bösen Geist, der in diesem Schloss herrscht, bezwingst, wirst du die Güte, die in deinem Herzen wohnt, entdecken. Auf Wiedersehen und viel Glück, Pinocchio! Pinocchio rannte sofort zum Schloss hinüber und musste dort Fürchterliches mit ansehen. Denn gerade gab die Gräfin den Mädchen gegenüber ihr wahres Gesicht zu erkennen. Nun, meine Süßen, es wird Zeit, dass ihr das Geheimnis meiner Jugend und Schönheit erfahrt. Das ist auch der Grund, warum euch Pinocchio in mein Schloss gebracht hat. Aus demselben Grund werdet ihr nie mehr nach Hause zurückkehren. Bald werdet ihr den Biss der Gräfin Leonard auf eurem zarten Hals spüren. So werde ich immer jung bleiben. Anna, komm her zu mir. Euch beide verwandle ich in Zwerge. Voller Angst rannte Pinocchio zurück in Rachels Baracke. Er wusste nicht, was er tun sollte. Aber ihm wurde klar, dass all die anderen Zwerge, die vor ihm hockten und mit ihren kleinen Fäusten auf Pinocchio einhämmerten, verzauberte Kinder waren. Sophie und Rosi sind jetzt auch in Zwerge verzaubert. Und ich weiß nicht, ob Anna verletzt ist. Aber schließlich wollten sie ja mitkommen. Also ist es ihre eigene Schuld. Sie sind selber schuld. Ich verstehe, dass ihr mich hasst. Aber ich wollte doch euch und den Mädchen nichts Böses tun. Pinocchio! Hä? Papa? Ich hab gedacht, es wäre Papa. Ja. Oh. Endlich habe ich dich gefunden. Pinocchio. Ich werde dich hier rausholen. Was ist denn mit dir los? Das ist ja furchtbar. Du siehst leichenblass aus. Ich muss dich schnell in Sicherheit bringen. Ich bin verloren. Durch Gräfin Leonard wurde ich zum Vampir. Das ist nicht wahr. Das bildest du dir nur ein. Du bist ein ganz normaler kleiner Junge. Fast. Geppetto, der ein kleines Kreuz bei sich trug, umarmte seinen Sohn. Und als das Kreuz Pinocchio berührte, wurde er von seinem Bann befreit. Sogleich berührte er auch die Zwerge mit dem heiligen Kleinod, die sich sofort darauf wieder in Jungen verwandelten. Und dabei waren auch Marco und Dino. Hurra, Freunde, wir sind vom Fluch der Gräfin befreit! Vielen Dank, dass du uns von dem bösen Fluch befreit hast. Endlich können wir wieder nach Hause zu unseren Eltern. Wie seid ihr verzaubert worden? Die Gräfin hat uns in Zwerge verwandelt, damit wir nicht weglaufen können. Dann hat sie unser Blut gesaugt, bis wir tot waren. Wie fürchterlich. Bin ich froh, Papa, dass du noch rechtzeitig gekommen bist. Ah, da wäre ich mir nicht so sicher. Du musst Geppetto sein. Du willst schon gehen? Das wäre jammerschade, jetzt wo ich so einen Appetit auf dich bekommen habe. Du bist das Hauptgericht. Feuer! Alle Vampire haben Angst vor Feuer. Geppetto, sie macht zu viel Wind mit ihren Flügeln. Sie ist stärker. Wir werden wieder verzaubert. Wartet. Du bist sehr tapfer. Aber Pinocchio, dein ganzer Arm wird in Flammen aufgehen. Das macht nichts. Du kannst mir einen neuen schnitzen. Krötenfuß und Hasendreck! Nichts wie weg! Mutig hatte Pinocchio seinen Holzarm angezündet und war mit der lodernden Flamme auf die Hexe zugegangen. Die hatte sofort Reißaus genommen, aber der Kampf war noch nicht gewonnen. Die Mädchen schwebten immer noch in höchster Gefahr und so liefen alle so schnell sie konnten zum Schloss hinüber. Anna, alles in Ordnung? Sieh mal hier, Rosi und Sophia. Verfolgt die Gräfin. Seid vorsichtig. Da lang. Sag mir, was ich tun soll, großer Ahnherr. Ich möchte nur jung und schön sein. Doch sie sind hinter mir her. Da ist sie. Aufrichtigkeit ist das beste Mittel gegen das Böse. Wer Liebe in seinem Herzen trägt, dem gelingt fast alles. Mit all seinem Mut hatte Pinocchio der Gräfin das kleine Kreuz entgegengeschleudert. Der schreckliche Vampir brannte sofort lichterloh und zerfiel schließlich zu Staub. Mit ihr löste sich auch das ganze Schloss auf. Und im einst so öden Teufelswald erblühten wieder Pflanzen und Blumen in neuer Schönheit. Mit Mut und Selbstvertrauen hatte Pinocchio die bösen Vampire besiegt und war nun auf seinem Weg, ein Mensch zu werden, sicherlich ein großes Stück vorangekommen.